Alle Tage Sabotage, alle Mann allzeit bereit. Unsere Welt soll neu erstrahlen, Kampf und Schrei statt Einsamkeit. Niemand soll in Armut leben, niemand soll der Letzte sein. Immer weiter Kopf nach vorne, wollen keine Herrscher sein. Unter meiner Hülle weinen, Tatendrang und Kampfeslust, Einigkeit und Recht und Sabotage, alle Mann allzeit bereit. Unsere Welt soll neu erstrahlen, Kampf und Schrei statt Einsamkeit. Niemand soll in Armut leben, niemand soll der Letzte sein. Immer weiter Kopf nach vorne, wollen keine Herrscher sein. Unter meiner Hülle weilen, Tatendrang und Kampfeslust. Es wird Wind, es wird Wind.